Jingle bells, jingle bells, links durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt dort von der Höhe. Jingle bells, jingle bells, es ist wie ein Traum. Halt schon brennt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Denn die Winterwinde wehen und die Tage schnell vergehen, wenn im Schranke ganz geheimnisvoll die bunten Päckchen stehen. Dann beginnt die schöne Zeit, auf die jeder sich schon freut. Und die Menschen sehen so fröhlich aus und singen weit und breit. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, links durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt dort von der Höhe. Es ist wie ein Traum, bald schon brennt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Alles sieht so festlich aus, überall in jedem Haus. Und es duftet fein nach Pfefferkuchen und dem Weihnachtsschmaus. Wenn das Glöcklein dann erklingt, sollt ihr sehen, wie jeder springt, um zu schauen, was ihm der Weihnachtsmann für schöne Sachen bringt.